Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. صابر في غربتي صابر في محنتي صابر في غربتي. Die ganze Religion wird erklärt in einem Satz. Man schehide, wer bezeugt oder wer sagt La ilaha illallah. Wer kefere, wer kufr macht in all das, was außer Allah angebetet wird. Sein Hab und Gut sind haram und sein Leben ist und Blut sind beschützt. Unantastbar. صابر في محنتي بين جدران الأسى قابع في ذلتي. So einer ist Muslim. Wenn jemand sagt La ilaha illallah, aber er macht keinen Kufr min dunillah, er macht nicht Kufr mit Tagut, so einer ist kein Muslim. Oder jemand macht Kufr mit Tagut, aber er glaubt nicht an Allah, so einer ist kein Muslim. فيدمي جبهتي ويد المجرم قادر سمات في وجنتي. Zwei Sachen. Verstehst du mich? Barak Allah fikum. كم صرخت أنقذوني من سجون الظلمة أنقذوا عزمي بقلبي أجيبوا صرختي. صابر في غربتي. ومعنى هذا الشرط أن يعتقد بطلان عبادتي سوى من سوى الله. Diese Voraussetzung, was bedeutet dieser Schart? وكفر und Kufr macht بما يعبد من دون الله, in all das, was die Menschen anbeten außer Allah. Egal, ob es sich um einen Stein handelt, um eine Statue, um Holz, um Grab, den, der im Grab ist, um einen lebendigen Tagut oder einen toten Tagut. Was bedeutet das Kufr? Dass du Kufr machst in diesem Tagut. ومعنى هذا الشرط. Schart ist Voraussetzung. Du musst es vorher erfüllen. Voraussetzung. Vorher musst du es ausfüllen. Sagt, أن يعتقد بطلان عبادتي من سوى الله. Dass du überzeugt bist, اعتقاد, mit der ganzen أخيدة, dass du überzeugt bist, dass jeder, der jemand anderen anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dass du überzeugt bist, dass das Batil ist, dass es keinen Zweifel gibt. Ohne Zweifel, also dass du überzeugt bist, dass du sagst, Christen sind Kuffar, weil sie jemand anderen anbeten außer Allah. Oder sie beten Allah an und noch jemand anderen. Dass du sagst, Juden sind Kuffar. Dass du sagst, die extremen Sufis, Mushrikin sind Kuffar. Dass du sagst, Rafida sind Kuffar. Bei dieser Sache darfst du keinen Zweifel haben. Weil wenn du sagst, man kann nicht sagen, die sind Kuffar, das bedeutet was? Das, was sie machen, ist korrekt. Du musst sagen, nein, das ist Wallahi Batil, Batil und Batil. Wen darf man anbeten? Oder irgendeine Art von Ibadah widmen? Einem toten Scheich? Oder einem lebendigen Scheich? Oder einem Propheten? Dass du sagst, ja, Rasulallah, oder ja, dass du irgendeinen Propheten rufst. Wenn du nicht überzeugt bist. Überzeugt. Du willst nicht einmal diskutieren über diese Sache. Jemand kommt und sagt, ja, Bruder, du kannst nicht sagen, die Juden und Christen sind Kuffar oder die Muschikin sind Kuffar. Kannst du nicht sagen, sagst du, die Diskussion ist vorbei. Die Unterhaltung ist beendet. Ich will überhaupt nicht darüber reden. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Subhanallah. Man wundert sich über diese, das ist der Jahl und Murekkab. Wisst ihr, was Jahl und Murekkab ist? Der doppelte Jahl. Nicht nur Jahl, einfacher Jahl, sondern doppelter Jahl ist, dass jemand kommt und nur, zum Beispiel beim Parlament, nur erwähnt, wollen wir Koran, dass wir jetzt, halas, wer ist dafür, dass Koran Gesetz für uns ist? Wer ist dafür und wer ist dagegen? Nur die Frage selbst ist Kufrun, billahi l'azim. Wer ist dafür, dass wir nur Allah anbeten? Und wer ist dagegen? Wir schauen, die Mehrheit entscheidet. Wenn die Mehrheit entscheidet, dass Allah angebetet wird, dürfen die anderen nichts sagen. Machen wir uns das aus? Wer sagt, wollen wir das Koran und Sunna regieren? Wollen wir Scharia? Wer ist dafür, wer ist dagegen? Nur die Frage selbst ist Kufr. Du stellst Allahs Gesetz in Frage, wollen wir oder wollen wir nicht? Und Allah fragt, subhanahu wa ta'ala eine Frage des Ta'ajjub. Ta'ajjub ist Wundern. Efillahi shek. Gibt es in Allah Zweifel? Zweifelt man an Allah? Allah will nicht die Antwort. Sondern wie ist es möglich, dass jemand an Allah zweifelt? Subhanallah. Wie ist es möglich, dass jemand sagt, wollen wir Koran oder wollen wir... Ja? Subhanallah, Subhanallah. Die Mushrikin sind zum Propheten alaihi salatu wasalam gekommen und sagen zu ihm, noch in Mekka, da war er noch schwach. Versteht ihr, was bedeutet schwach? Schwach. Er hat keine Armee, er hat keine Milizen, er hat keine niemanden. Er ist alleine auf sich gestellt, alaihi salatu wasalam, und verlässt sich auf Allah einzig und alleine. Ja? Rasulullah, Jebel. Ja? Rasulullah, sallallahu alaihi wasalam. Ja, wie ein Felsen, alayhi salatu wasalam. Die kommen zu ihm und sagen, ja Mohammed, wenn du Frau willst, wir bringen dir die beste, schönste Frau, die du willst. Willst du Reichtum, wir geben dir alles. Gold, Silber, alles, was du willst. Ja? Willst du Herrscher sein, Präsident? Du bist Präsident ab jetzt. Halas, bist du krank? Wir finden den besten Arzt, den es gibt. Alles, was du willst. Ja? Aber wir machen uns das aus. Es muss doch einen Kompromiss geben. Ja? Es muss Plan B geben, das ist ja nicht so extrem, so fundamentalistisch, so radikal. Ein Jahr, wir machen so, ein Jahr beten wir Allah an, alle. Und das andere Jahr beten wir auch unsere Statuen an. Ja? Ein Jahr ist nur Allah Gott und das akzeptieren alle. Alles. Ohne Wenn und Aber, alles klar. Und das nächste Jahr, die Statuen, Lat und Uzza und Menat und... Ja? Und Hubel, was sagt der Prophet Salaman? Wallahi, wenn ihr mir in einer Hand die Sonne gibt und in der anderen Mond, ja? Du bringst mir Sonne und Mond, niemals, ja? Niemals, ebeden. Wir können uns nicht ausmachen. Ja, aber dann wird es Krieg geben, Leute werden sterben. Ja, wo ist das Problem? Ja? Wo ist das Problem? Ja, aber die Leute werden aufeinander gelaufen, die Väter und Söhne werden sich zerstreiten und so weiter und so weiter. Ja? Denkst du wirklich, der Prophet würde sich mit Allah subhanahu wa ta'ala anlegen, ja? Damit er nicht mit seiner Familie streitet, mit seinem Volk, mit den Leuten von Mekka, mit seinen Nachbarn und so, will er nicht streiten, aber mit Allah soll er streiten. Allah schickt ihn als Rasulullah die Offenbarung und er soll sie verfälschen. Wie die Leute heute sie verfälschen. Ja? Überall, subhanahu wa ta'ala, haben sie sich eingelassen mit den Kuffar. Und überall haben sie nachgelassen. Ja? Und haben Fatawa gegeben, die den Kuffar und den Tawahid passen. Überall. Und das gleiche verlangen sie auch von uns. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Wa anna kulla من صرف شيء من خالص حق الله لغيره فهو ضال مشرك. Zweite Sache. Zweite Sache, barakallahu fikum. Also die erste Sache. Was bedeutet dieser Schart? Kufr mit Tagut. Dass du den Tagut verleugnest, dass du Kufr in ihn machst. In all das, was außer Allah angebetet wird. Dass du, haben wir gesagt, an ya'takhida butlane ibadati man siwa Allah. Dass du überzeugt bist, dass es batil ist. Dass jemand anderer angebetet wird außer Allah subhanahu wa ta'ala. Erste Sache. Und dass du überzeugt bist, dass jeder, der irgendeine Art von Ibadah jemand anderen widmet, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ein Irregegangener, dass er auf dem falschen Weg ist, dass er ein Mushrik ist. Du musst überzeugt sein. Es ist unmöglich, dass du kommst und sagst, er betet jemand anderen an außer Allah. Er ruft Jibril oder Mikael oder irgendeinem, oder Jesus, er ruft Jesus und sagt, ja, Jesus. Ja, oder ja, Mutter Gottes, wa yazim billah. Ja, wenn du nicht überzeugt bist, dass er ein Mushrik ist, diesen Schart hast du nicht. Und wer einen Schart nicht hat, hat die Tat auch nicht. Oder nicht? Ja, jemand, der kein Wudu hat, hat der Gebet? Ja, Shabab. Alladhi laysa lahu wudu, lahu salah? Mafi. Derjenige, der kein Abdest hat, er hat auch keine Namaz, oder? Genau. Jemand, der diesen Schart nicht hat, er hat auch keinen Islam. Schart. Ja? Dass du Muslim wirst, ist La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Erste Voraussetzung. damit du Muslim bist, erste Voraussetzung ist La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oder nicht? Ha? Wenn du das nicht erfüllt hast, das erste hast du nicht erfüllt. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Wa anna kulla al-ma'budat siwa Allah min qibab wa biqa wa ghayriha nasha'at min jahl al-mushrikeen wa khurafatihim. Und dass du überzeugt bist, dass jede andere also Ibadat au ma'budat, all das, was außer Allah angebetet wird, egal ob es sich um Kuppeln handelt oder Gräber, diese Grabstätte, Grabstätte nennt man das, oder irgendwas anderes, dass du überzeugt bist, das ist, dass das ein Produkt ist von was? Vom Jahl der Mushrikin. Diese ganzen Gräber, die die Menschen heute besuchen und anbeten. Heiliger Grab von Ali. Oder heilige Moschee von Kerbela, wo Hussein getötet ist. Oder der heilige Grab von Johannes der Taufer. Von Yahya a.s. in Damaskus, in der Zentralmoschee drinnen, ein Riesengrab. Der heilige Grab. Oder der heilige Grab von Salahuddin Ayyubi. Oder der heilige Grab von Jalaluddin Rumi. Oder der heilige Wayazim Billah. Was für ein Kufr. Du musst überzeugt sein, dass all diese Qibab, diese Kuppeln und diese Gräber, die die Leute besuchen und anbeten, dass das alles Produkt ist von was? Von Ilm und Taqwa? Nein, Wallah. Das ist Produkt von Jahl der Mushrikin. Dass die Leute heute Schirk begehen und jemand anderen anbeten außer Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Leute sagen, oh Mutter Gottes, hilf mir, zum Beispiel, was die Christen sagen. Christen sagen, oh Mutter Gottes. Oder sie sagen, Vater unser. Vater, die beleidigen Allah, aber das ist eine andere Geschichte. Wie ist dieses O Mutter Gottes entstanden? Oder O Jesus? Oder O Heiliger Geist? Oder was auch immer, was die Muschikin rufen? Was ist, das ist das Produkt von Ilm und von Gottesfürchtigkeit und von Liebe zu Rechtleitung oder Liebe zu... Nein, das ist Produkt von Jahl. Dann soll mir jemand kommen und sagen, ein Jahil, man kann nicht sagen, ein Jahil ist Muschik. Wenn er kein Jahil wäre, dann wäre er auch ja kein Muschrik, Allahu Akbar. Wie schwachsinnig muss das sein? Aber Alhamdulillah, derjenige, der nicht weiß, es wundert mich nicht, wenn er so einen Blödsinn sagt, weil er ist ja selber ein Jahil. Deswegen sagt er, die Juhal, man kann nicht sagen, Juhal sind Muschrikin. Wenn sie keine Juhal wären, dann wären sie nicht Muschrikin. Du liest im Koran und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah wird den Schirk niemals verzeihen. Und wer ihn macht, kommt niemals aus Jahannam. Und was ihn alles erwartet? Wenn jemand so etwas weiß, glaubst du, dann macht er Schirk? Sicher nicht. Wenn er Schirk macht, dann ist er geisteskrank. Allahu Akbar. Deswegen, er macht Schirk, weil er Jahil ist. Und weil das er Jahil ist, das wird ihn nicht entschuldigen von uns, dass wir sagen, er ist Muschrik. Er ist Muschrik, auch wenn er ein Jahil ist. Darüber haben wir lange geredet. Aber derjenige, der ehrlich ist, Inshallah, wenn er hört, wenn er versteht, er wird das annehmen und wird sich lossagen von diesem Mist, was die entweder die Murji ihm beigebracht haben, die Gulatul Murji, die Jahmiya, oder sein eigener Nefs oder irgendein anderer Mushrik hat ihm diese Geschichte erzählt und er hat sie ihm voll abgekauft. Und dann kommt und sagt, nein Bruder, du kannst nicht sagen, der ist ein Mushrik, weil er ist ein Jahil. Ja Rabbi, ja Rabbi. Was ist das für ein Blödsinn? Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Sagen wir, okay. Wann darf man sagen, er ist ein Mushrik? Er hat sich sowas von in ein Spinnennetz verfangen, aber er weiß es nicht. Aber du musst klug sein. Du wartest, du stellst ihn in eine Falle, eine große Falle. Die Falle ist von alleine groß. Er wird sie nicht verfehlen. Sagst du, okay, wann darf man sagen, er ist ein Muschrik? Einer, ein Jahil, der Schirk macht. Egal, ein türkischer Sufi oder tschetschenischer Sufi oder pakistanischer Sufi oder bosnischer Sufi oder ägyptischer Sufi macht Schirk. Großen Schirk in Ibadah. In Ibadah. Wann darf man sagen, er ist ein Muschrik? Man darf sagen, er ist ein Muschrik, wenn du es ihm beigebracht hast. Wenn du willst, wie nennt man das bei Ulema, diese Sache? Hujja. Hatta tuqamu alayhi al-hujja. Bis man ihn nicht Hujja bringt, Argumente gegen ihn. Sagst du, aywa, Hujja. Sagen wir, gut, Hujja. Was sagen die Ulema, was ist Hujja? Bist du Hujja, der nicht einmal Hauptschulabschluss hat? Was ist Hujja? Was sagen die Ulema, was ist Hujja gegen die Menschheit? كتاب الله إسهجة. كتاب الله إسهجة. Darüber habe ich nicht. Hat dieser Muschik von dir Koran, weiß ich, Kitab Allah, Allahs Buch? Ja, hat er. Kann er auch die Buchstaben? Ja, liest er? Ja. Gibt es das in seiner Sprache übersetzt? Ja. Von welcher Hujja redest du dann? Ja, du hast dich selbst in die Falle gefangen. Ja, du hast gesagt, man darf nicht sagen, bis eine Hujja ist. Da ist die Hujja. Koran ist Hujja. Alle Ulema sagen, Koran ist Hujja. Und der Prophet a.s.w. sagt, La yasma'u bi, Yehudin wala nasrani wala yu'min, illa kana min ashabin nar. Wenn nur ein Jude oder ein Christ von mir hört, dass er nur hört, Muhammad a.s.w., wenn er nicht glaubt, wird er in Jahannam sein. Bewohner des Jahannams. Das war's. Ha? Was machst du jetzt? Welcher Vollidiot hat dir das beigebracht? Ha? Derjenige Sheikh, der dir gesagt hat, du darfst nicht über die Muschikin sagen, die sind Kuffar. Oder du darfst nicht sagen, Erdogan ist Kafir. Oder du darfst nicht sagen, Atatürk ist Kafir. Und du darfst nicht sagen, Karzai oder Kadirov oder was weiß ich, welcher dieser Muschikin Kafir ist. Gehe und schlag ihn zusammen. Der will von dir, dass du in Jahannam landest, mit ihm zusammen. Ja, er will, dass du in Jahannam mit ihm kommst. Du darfst nicht sagen, Atatürk ist Kafir. Weißt du, was das bedeutet? Er will, Iblis will Freunde in Jahannam haben. Und du bist einer, den er mit sich in Jahannam haben möchte. Gib ihn eine. Geh weg. Halas. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Aywa. Faman akarrahum ala dhalik, au taraddada fi sawabihim. Ha? Au shakka fi butlani ma hum alayhi, falaysa bimuwahid. Derjenige, der ihn bezeugt, dass das, was sie machen, gut ist. Oder er ist Tereddut. Wie nennt man Tereddut? Zögernd. Zögernd. Oder er zögert, ha? Ihren Batil für Batil zu erklären. Er sagt, naja, Bruder, man muss gucken. Was musst du gucken? Das Einzige, was du gucken musst, was er macht. Das musst du machen. Macht er wirklich Schirk oder nicht? Das musst du hundertprozentig wissen. Okay? Nachdem du erfahren hast, dass er Schirk macht, dann wirst du nicht zögern, um zu sagen, er ist ein Muschrik. Ha? Allahu Akbar. Das klingt jetzt ein bisschen provokant. Aber anders geht's nicht. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, Bruder, wenn jemand Schirk macht, man darf nicht sagen, er ist Muschrik, weil er ist vielleicht ein Jahil und er weiß nicht und sowas. Okay. Wenn jemand dich vergewaltigt, ha? Wenn jemand vergewaltigt dich, ein Mann vergewaltigt dich, du bist auch ein Mann, du wirst vergewaltigt. Der dich vergewaltigt hat, was wirst du über ihn sagen? Wirst du sagen, man kann nicht sagen, er ist ein Vergewaltiger, ein Perversling, weil er ist ein Jahil. Er hat das nicht gewusst. Er hat nirgends gelesen oder gelernt oder man hat es nicht beigebracht. Oder wirst du sagen, oh ihr Leute, mir ist was Böses zugestoßen. Wirst du das sagen? Ja, du wirst es sagen. Ja? Der und der hat das und das gemacht. Allahu Akbar. Aber wie die Leute, die denken überhaupt nicht nach. Allahu Akbar. Und das an der Tatsache nichts. Tatsache ist Muschrik. Aywa, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aywa. Au shakka fi butlani ma hum alayhi. Oder er zweifelt an den Batil von ihrer Akhida oder das, worauf sie jetzt momentan sind. Verleiste bi muwahid. So einer ist kein Muwahid. Was ist Muwahid? Von Tawhid. Wie sagt man Tawhid? Tawhid auf Deutsch. Monotheismus. Und ein Muwahid ist einer, der Tawhid macht. Er ist ein? Monotheist. Aywa. Ja? Eine bestimmte Sache. Ja? Und der es macht. Das haben wir oft erwähnt. Ja? Iman. Derjenige, der es macht, ist ein? Mu'min. Schirk. Der es macht, ist ein? Kufr. Der es macht? Kafir. Islam. Der es macht, ist? Aywa. Tawhid, der es hat, Muwahid. Ja, arabische Sprache ist leicht. Barakallahu fikum. Walau qala la ilaha illallah, walau lam ya'bud ghayrallah. Auch wenn er la ilaha illallah sagt, und wenn er nicht anderen anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala, er ist trotzdem kein Muwahid. Solange er zögert, den Kufr für Kufr zu erklären, solange er zögert, Schirk für Batil zu erklären, solange er zögert, dass die es machen, lässt um ala shay. Ja? Wie Allah subhanahu wa ta'ala über die Juden und Christen sagt. Ja? Lestum ala ya ahl al-kitab, lestum ala shay. Ihr seid auf nichts. Ihr seid nichts. Du kannst ihn mit einer Null multiplizieren. Er ist nichts. Bosch. Ja? Allah, nicht Bosch Marke, sondern Bosch auf Türkisch bedeutet? Leer. Leer, nichts, null. Allah Mustan. Naam. Sagt Suleiman ibn Abdullah und Abdurrahman bin Hassan. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق اسمة المال ودم بأمرين. Wisse, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم dass dein Leben und dein Vermögen unantastbar werden, hat er zwei Voraussetzungen dafür gestellt. الأول قول لا إله إلا الله. عن علم ويقين. Die Aussage لا إله إلا الله mit علم und يقين. Das ist die erste Sache. Dass du La ilaha illallah sagst, mit Ilm, mit Wissen, welches Wissen? Was musst du über La ilaha illallah wissen? Es? La ilaha illallah. Was hat Ilm mit La ilaha illallah zu tun? Genaue Bedeutung. Wo yaqin? Gewissheit. Alas. Wer La ilaha illallah sagt, und er weiß ganz genau, was das bedeutet, nicht, dass er übersetzt, ja, also ich kann La ilaha illallah in 50 verschiedene Fremdsprachen übersetzen. La ilaha illallah bedeutet, Tone, wie sagen wir auf Russisch, Tone? Okay. Zum Beispiel, dass du in allen verschiedenen Sprachen La ilaha illallah übersetzen kannst. Nein. Du musst es überhaupt nicht übersetzen können, aber du musst es richtig verwirklichen. Die Bedeutung La ilaha illallah. Dass du das weißt, ganz genau. Und zweitens, dass du überzeugt bist. Das Gegenteil von? Zweifel. Schreck, von Zweifel. Barakallahu fikum. Kema huwa qaid fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi ghayriha ma hadith. Kema taqaddam. Wie es genau erklärt worden ist in anderen Hadithen. Hat der Prophet nur einmal gesagt, wer La ilaha illallah sagt, das war's? Oder hat er gesagt, wer La ilaha illallah sagt, und er weiß, was er sagt? In einem anderen Hadith, mit Ikhlas, mit Sidq, mit Yaqin, mit... Alle diese Hadithe haben wir erwähnt, Barakallahu fikum. Das ist die erste Voraussetzung. Und zweite Sache ist, Al-Kufru bima yu'badu min dunillah. Dass du Kufr machst in all das, was außer Allah, Tabarak wa ta'ala, angebetet wird. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat sich nicht zufriedengestellt, dass du nur etwas sagst, nur eine Aussage ohne Bedeutung. Dass du irgendwas sagst, was du selbst nicht verstehst. بل لا بد من قولها. Nein, sondern man muss sie aussprechen. والعمل بها. Und man muss danach handeln. Das haben wir 100 Mal erwähnt. Wenn ein Mensch bekennt sich zum Islam, ich bin Muslim und so, er sagt La ilaha illallah, aber er handelt nicht danach. Er lebt das Gegenteil von La ilaha illallah. Wir bezeugen auch nicht, dass er Muslim ist. Das haben wir so oft erwähnt. Und ich denke nicht, dass das inshallah unverständlich ist. Barakallahu fikum. Naam. Abdurrahman bin Hassan, rahimahullah ta'ala, sagt, wa afad al-hadith. Wa afad al-hadith. Afade. Faida. Min al-fawaid. Wa afad al-hadith. Wir können einen Nutzen aus diesem Hadith rausziehen, den wir vorhin erwähnt haben, über den wir schon voriges Mal gesprochen haben. Okay? Wa afad al-hadith. Wir ziehen einen Nutzen aus diesem Hadith. An al-insan qad yaqul la ilaha illallah. Es könnte sein, dass ein Mensch, er könnte sagen la ilaha illallah. Er sagt la ilaha illallah. Wa la yakfur bima yu'badu min dunillah. Aber er macht nicht Kufr in das, was außer Allah angebetet wird. فَلَمْ يَأْتِ بِمَا يَأْسَمُ دَمَهُ وَمَالَهُ. So einer hat nicht etwas, womit er sein Leben und sein Vermögen schützen kann. Wenn er La ilaha illallah sagt, aber nicht Kufr in Tagut macht, oder Kufr in das, was außer Allah angebetet wird, so einer hat Islam nicht angenommen. كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ وَالْأَحَادِيثِ. So wie die Ayat und die klaren Hadithe darauf hindeuten. Einer, der La ilaha illallah sagt, er hat sich nicht vom Kufr und von Schirk losgesagt und von den Muschrikin und hat seine alte Religion, seinen alten Manhaj für Batil erklärt. Deswegen, ich verstehe, wenn jemand wegen Da'wah Wegen Dawa. Du machst Dawa mit jemandem und sagst, ja, früher, als ich war, weißt du, ich habe Islam nicht so praktiziert und sowas. Ja? Du machst Dawa, du willst sie nicht erschrecken. Weil die Leute sind Jahale. Ja, die, ja, was hat er gesagt? Ja? Du willst nicht. Ich verstehe das, wenn du nicht sagst, ja, früher, als ich Kafir war, als ich in der Jahiliya war. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Du sagst es nicht, Aschan, wegen Dawa. Das verstehen wir. Aber wenn du sagst, früher, als ich habe den Islam nicht so praktiziert, du musst überzeugt sein, damals, La ilaha illallah und ich waren sind zwei verschiedene Wege gegangen. Ja? Außer einige von uns, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, die als Muslime geboren sind und immer als Muslime gelebt haben. Sie haben nicht gelebt nach dem kommunistischen System oder irgendein anderes Kufr- oder Schirk-System oder was weiß ich auch was. Ja, oder Christen waren sie, oder Juden waren sie, oder irgendwelche anderen Muschikin, Buddhisten, Hinduisten, Säkularisten oder was weiß ich was. Ja? Es gibt, Alhamdulillah, und ich sage, das ist Fadlun min Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja? Aber derjenige, der in Kufr gelebt hat, sagt, ja, ich habe in Kufr gelebt, ist das ein Problem? Ja? Das ist kein Problem, weil derjenige, der Tauba macht, huwaka, kemen la dhembele, derjenige, der Tauba macht, das ist wie jemand, der überhaupt keine Sünden hat. Halas, und Allah wird dich nicht darüber fragen, keine Angst. Wenn du Tauba machst, Allah wird dich nicht bloßstellen. Ja? Vor der Menschheit, Yom Qiyama. So, du wirst belohnt. Du wirst belohnt mehr als die anderen. Warum? Weil du hast, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, mit Allahs Hilfe und Erbarmen, hast du deine Kraft zusammen, wie nennt man das? Gebündelt. Gesammelt. Du hast deine Kraft gesammelt. Und warst tapfer und stark, dass du sagst, ich sage mich von allem, was außer Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Du hast die Kraft gesammelt und gesagt, Wallahi, ich sage mich von jedem Muschrik los. Ich sage mich von jedem Hakim los, der nicht mit Kitabillah wa sunnati Nabiyin alayhi salatu wa salam richtet. Ich sage mich von jedem Munafik und von jedem Kafir los. Na? Wer diese Kraft wirklich sammelt und sich darauf einlässt, und diesen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala schließt, Allah subhanahu wa ta'ala wird alle seinen früheren Taten, auch wenn sie Kufr und Schirk sind, wird Allah subhanahu wa ta'ala in gute Taten verwandeln. Das, an dieser Sache zweifelt ein Mu'min nicht. Alas? Oder zweifelt jemand anders? Wa iyazan billah. Barakallahu fikum. Naam. Aywa. Die nächste Aussage von Ulema und Najd, rahimahullah ta'ala, ist: فَلَا يَأْسِمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالُ حَتَّى يَأْتِي بِهَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. Das Vermögen und Leben eines Knechts werden nicht unantastbar werden, bis er nicht zwei Sachen hat oder bringt. Erste Sache, قَوْلُ لَا إِلَهِ لَلَّهِ. Dass er La ilaha illallah sagt, وَالْمُرَادُ مَعْنَاهَا. Und wenn er La ilaha illallah sagt, dann meint er damit was? Ja? Jeder sagt La ilaha illallah. Aber jeder versteht La ilaha illallah auf seine eigene Art und Weise. Ja? Die einen sagen La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. So lange, bis sie eine bestimmte Deraja erreichen, eine bestimmte Stufe. Allah, sie sind dann irgendwo in den Himmel, in den Sternen. Ja? Das ist nicht, das verlangt Allah nicht von dir, der Barakatana. Ja? Derjenige, der La ilaha illallah sagt. Aber mit diesem La ilaha illallah, was meint er damit? Ja? Er meint damit was? Ja? Die wahre Bedeutung von La ilaha illallah. La ma'abude bihaqin illallah. Ja? La mujarrad lafziha. Nicht nur eine bloße Aussage, sondern La ilaha illallah mit ihrer wahren Bedeutung. Wo hier, was ist die Bedeutung von La ilaha illallah? Huwa tawhidullahi bi jami'i anwa'il ibadah. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala, dass du ihn für den einen einzigen erklärst, in allen Arten der Ibadat. Dass du sagst, Allah ist der eine einzige. La ilaha illallah bedeutet was bei dir? La ilaha illallah bedeutet bei mir, Allah ist der einzige, dem man irgendeine Ibadah widmen darf. Nur ihm. Das bedeutet bei mir La ilaha illallah. Ha? Was bedeutet La ilaha illallah bei dir? Wenn ich sage La ilaha illallah, dann meine ich damit, jede Art von Ibadah wird nur Allah einzig und alleine gewidmet der Barik Vatala. Jede meiner Ibadah ist nur an ihn gerichtet. Das bedeutet La ilaha illallah. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, also dass du ein Muslim bist. Al-Kufru bima yu'badu min dunillah. Dass du Kufr machst in all das, was außer Allah angebetet wird. Allah erklärt diese Sache ganz genau im Koran und sagt, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Wer Kufr in den Tagut macht, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ und an Allah glaubt, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى So einer hält sich an, was niemals reißen wird. خلاص دي ثالثة صحيح كفر بتاعود بدأت بس المراد بذلك بس فيلم ميتم كفر إن all das was aus Allah angebetet wird تكفير المشركين an erster Stelle dass du تكفير über die Muschrikin machst والبراءة منهم und die Lossagung von ihnen ومما يعبدون من دون الله und Lossagung von dem was die Muschrikin anbeten ja verstehst du mich بارك الله فيكم das bedeutet لا إله إلا الله الحمد لله Rabbi al-Alamin, dass das so leicht ist zu verstehen. Alhamdulillah. Aywa, wollen wir weiter? Haben wir noch Zeit? Ja. 10 Minuten. Geht's? Aywa. Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, sagt, إن مجرد الإتيان بلفظ الشهادة مع مخالفة ما دلت عليه من الأصول المقررة ومع شرك أكبر في العبادة لا يدخل المكلف في الإسلام إذ المقصود من شهادتين حقيقة الأعمال التي لا يقوم الإيمان بدونها كمهبة الله وحده والخضوع له والإنابة إليه وتوكل عليه وإفراد بالاستعانة والاستغاثة فيما لا يقدر عليه سواه وعدم الإشراك به فيما يستحقه من العبادات كالذبح والنظر والتقوى والخشية ونحو ذلك من الطاعات وذلك بإجماع الأئمة الفضلاء والسادة النبلاء من سائر أهل الفقه والفتوى Jetzt übersetzen wir das inshallah ta'ala auf Deutsch. Das bloße Aussagen, dass du sagst La ilaha illallah, die bloße Aussage La ilaha illallah, Shahada, und dass du das dabei das Gegenteil von La ilaha illallah machst, dass du das Gegenteil von den Usul von La ilaha illallah handelst, oder dass du La ilaha illallah sagst, aber auf der anderen Seite, du sagst La ilaha illallah, aber auf der anderen Seite machst du Schirk in Ibadah, La yadkhul al mukallafa fil Islam. So einer ist nicht in Islam reingekommen. Der La ilaha illallah sagt, Million, was ist mehr als Million? Ja. 2 Millionen. Wer Al-Muhim, egal wie oft er La ilaha illallah sagt, solange er etwas macht, was diese La ilaha illallah zerstört, er ist kein Muslim. Oder egal wie oft er La ilaha illallah sagt, solange er Schirk in Ibadah macht, er ist kein Muslim geworden. Das muss jedem Alhamdulillahi Rabbil Alamin klar sein. إذ المقصود من شهادتين بل شهادتين was ist damit gemeint was bedeutet شهادتين diese zwei Shahada لا إله إلا الله محمد رسول الله تحقيق الأعمال التي لا يقوم الإيمان بدونها dass du die Taten ohne die man keinen Iman haben kann dass du sie verwirklichst Taten ohne die man keinen Iman haben kann dass du sie verwirklichst dass du sie richtig hast jemand kommt und sagt لا إله إلا الله er hat keine Schurutu La ilaha illallah. Er hat keine Erkanul Islam. Er hat keine Erkanul Iman. Er hat nichts. La ilaha illallah sagt er. Bist du Muslim? Ja. Was ist das für eine Frechheit? Ich bin Türke. Ich bin Bosnier. Ich bin Araber. Du stellst mir. Betest du? Nein. Was bedeutet La ilaha illallah? Egal. Dann La ilaha illallah, das ist nichts. Das ist. Du bist. Kafir wie jeder andere Kafir. Das ist keine Ahnung. Verstehst du mich, Barakallahu fiik? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Welche Taten? Kemahabbati lillahi wahde. Wie zum Beispiel, welche Taten? Taten, ohne die es keinen Iman gibt. Taten, ohne die es keinen Iman gibt. Was haben wir gesagt? Idil maqsudu min shahadatain. Was bedeuten diese Shahadatain? Diese La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Was ist die wahre Bedeutung von Shahadatain? Dass du alle deine Taten, oder alle Taten, ohne die es keinen Iman geben kann, wie zum Beispiel Mahabbatu Lillah, الليبة سوى الله سبحانه وتعالى وحده والخضوع له بس خضوع ها ديموت سوى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه دستو سويم إما بيدا سريكم دستو ديش إما أوف الله دستو إما أوفين سريكيس تبارك وتعالى ها إيه أي بروبليميس فاس محسو ها سوى الله سبحانه وتعالى دوك ياست إما سوزن سوزن سوزن مرب تبارك وتعالى ميت فاس ميت أنا دعاء وميت أنا توبة وميت أنا هيلفة دستو هيلفة Suchst bei wem? Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Taten, Taten des Herzens, das sind die Taten des Imans. Ohne die gibt es keinen Iman. Und dass du dich auf ihn verlässt. Und dass er einzig und alleine ist derjenige, von dem du Istiana, von dem du Hilfe verlangst. Und den du um Rettung bittest. Tabarak wa ta'ala. Fima la yakdiru alayhi illa siwa. Natürlich in den Sachen, die nur er dir geben kann. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ist es Schirk, wenn ich zu dir sage, bitte, kannst du mir, Bruder, helfen, dass wir das tragen? Nein, das ist nicht Schirk. Oder ist es Schirk in Ibadah, wenn ich sage, Bruder, hilf mir, dass ich aus diesem Loch rauskomme. Ich bin irgendwo in den Kanal reingefallen. Sage, bitte, hilf mir, zieh mich raus. Das ist nicht Schirk. Aber dass du jemanden um etwas bittest, in diesem Sinne, Istiana, Hilfe, oder Istighatha, Hilfe um Rettung, Barakallahu fikum, in Sachen, die dir nur Allah geben kann, dann ist das großer Schirk. Wenn du sagst, heile mich, oder rette mich, in dem Sinne. Das ist natürlich großer Schirk. Wa adamul ishraki bihi, fima yastahiquhu min al-ibadat. Und dass du in gar keinen Schirk begehst, in Taten oder in Ibadat, die nur er subhanahu wa ta'ala verdient, wie zum Beispiel das Schlachten. Du schlachtest im Namen Gottes, der Barik wa ta'ala, einzig und alleine. Nicht wegen Grab oder wegen deiner, was weiß ich, für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Nadar, was ist Nadar? Treue Schwur, dass du sagst, ich verspreche Allah, dass ich morgen fasten werde. Was bedeutet das? Das bedeutet, das ist für dich wajib. Die Muschikin früher, vielleicht gibt es in unserer Zeit so etwas nicht, aber bei den Muschikin früher, sie haben Nadar jemand anderen außer Allah gegeben. Ich verpflichte mich vor Lat oder vor Uzza, wenn ich, keine Ahnung, wenn das und das passiert, werde ich das und das machen. Ja, das ist eine Art von Ibadah und die darf man nur Allah subhanahu wa taqwa und Gotteswichtigkeit. Ja, du machst, weil er dir befohlen hat. Wenn du es machst, wird er dich belohnen. Wenn du es nicht machst, wird er dich bestrafen. Du hältst dich fern von einer Sünde. Warum? Wenn du dich fernhältst, wird er dich belohnen. Wenn du dich nicht fernhältst und diese Sünde begehst, wird er dich bestrafen. Das bedeutet Taqwa, Gotteswürdigkeit. Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Khashya. Was ist Khashya? In diesem Sinne Angst. Oder Angst mit Respekt verbunden. Wie nennt man das? Echt? Ehrfurcht, Barakallahu fikum. Und nach dem in der Taat oder andere Taat, gute Taten halt oder Taat, was ist Taat? Gehorsamkeiten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und dalike bi ijma'il a'immatil fudala. Das ohne Meinungsverschiedenheit bei den bekannten Imame, und Sadatin Nubala, die großen Gelehrten, die unsere Zeit. Was ist Sada? Seid, Mehrzahl von Seid. Seid, Seidi. Direkt übersetzt sagst du, mein Herr. Sadat, ich weiß, Sadat, aber was bedeutet Sadat? Wa Sadat in Nubala. Die besten, die Führer dieser Umma. Die Führer dieser Umma. Sadat Nubala, das sind die Führer der islamischen Umma. Die besten in unserer Umma. Wer sind das? An erster Stelle die Sahaba, an zweiter Stelle die Tabi'in, an dritter Stelle wer? Die A'immatu Sunnah. Und all die sie bis Yom al-Qiyamah wollten, die sind einer Meinung bezüglich dieser Sache. Shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah bedeutet das. Und nicht nur, du sagst irgendwas, hast keine Ahnung, was du gesagt hast. Min sa'iri, aywa, wa sadat al-nubala, min sa'iri ahli al-fiqhi wal-fatwa. Und auch andere Leute des Fiqhs, Ulema des Fiqhs und Leute der Fatwa. Du wirst nie einen Alim finden, der kommt und sagt, wer la ilaha illallah sagt. Auch wenn er nicht versteht, was er sagt, er ist Muslim. So etwas gibt es nicht. Wenn du so einen Schwachkopf findest, Das ist Zeichen, dass er ein Schwachkopf ist. Ja. Das ist ein Surat al-Fatiha ist Fatiha ist Surah des Tauhids. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka bedeutet nur dich. Ausschließlich, einzig und alleine. Iyyaka na'budu. Nur dich, einzig und alleine beten wir an. Wa iyyaka nasta'in. Und nur bei dir suchen wir Hilfe, Isti'ana. Nur dich, einzig und alleine bitten wir um Hilfe. Und jemand kommt, sagt La ilaha illallah, er betet jemand anderen an und ruft. Ja? Ihr kennt ja die Geschichte von den extremen Sufis, wo sie sagen, ja, Abdul Qadir Jalani. Wallahi, Sufis glauben das. Ja? Die glauben an diesen Schwachsinn. Eine Frau war am, also Shatia, Shatiatul Bahr Sahil, wie sagt man das? Kornisch. Allahu Mustan, wie nennt man das? Also am Meer, Strand, Aywa. Und irgendein Typ hat sie überfallen hin und her und sie hat gerufen, oh Abdul Qadir, Jalani, hilf mir. Und er hat mit Schuh vom Himmel geworfen und hat diesen Verbrecher getötet. Die Sufis glauben an sowas. La haula wa la quwwata illa billah. Hast du gesehen, die Keramat über übernatürliche Kräfte unserer gesegneten heiligen Schuyuch? Das heißt im Flugzeug, oder was? Ja? Das heißt im Flugzeug, oder? Allahu Mustan. Hasbun Allahu nabiki. La haula wa la quwwata illa billah. Ich habe euch die Geschichte erzählt einmal. Einer von den Salaf, rahimahullah ta'ala, er war auf einem Schiff. Ja? Er war auf einem Schiff mit Muschrikin. Und die ganze Zeit, diese Leute, keiner von ihnen redet über Allah subhanahu wa ta'ala. Sie reden über ihre Schuyuch. Ja? Um Schuyuch und Schuyuch und Schuyuch und machen Dua über Schuyuch. Das waren Muschrikin, die sich zum Islam bekannt haben. Ja? Über ihre Schuyuch und auf einmal plötzlich auf dem Schiff beginnen Wahlen und ja, die haben Todesangst bekommen. Auf einmal sagen sie, oh Allah, rette uns, oh Allah, rette uns. Dieser eine Muwahid, der unter ihnen war, sagt, oh Allah, ertränke sie alle. Weil sie kennen dich nur, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Nur dann rufen sie dich. Als es ihnen gut ging, haben sie über ihre Schuyuch geredet. Mein Sheikh, mein heiliger Sheikh, dieser Sheikh, ertränke sie alle. Der macht Dua gegen sie, subhanallah. Allah muss dann. Auch diese, die sagen, Allah ist überall. Ja, wieso machen sie dann so? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. إن قيدي سوف يكسر إن عزمي ليس يقهر سوف أبقى أسدا أينما يظهر يا زار قيدوني واحصروني إن همي صار أكبر لم تحطم همتي بل زادت الهمة أكثر صابر في غربتي صابر في محنتي صابر في غربتي صابر في محنتي بين جدران الأسى قابع في ذلتي صابر في غربتي صابر في محنتي صابر في غربتي صابر في محنتي بين جدران الأسى قابع في ذلتي